Übungstest zur Vorbereitung auf die Prüfung Start Deutsch 1. Aufgabe 2. Sie hören kurze Mitteilungen und müssen entscheiden, ist der Satz richtig oder falsch? Sie hören jeden Text nur einmal. Achtung am Gleis 3. Der Intercity aus München zur Weiterfahrt nach Hamburg, planmäßige Abfahrtszeit 13.45 Uhr, hat eine Verspätung von ungefähr 15 Minuten. Achtung bitte! Der Besitzer des roten Volkswagen Golf mit dem Kennzeichen MTO 381 wird zum Ausgang gebeten. Der Besitzer von MTO 381 bitte dringend zum Ausgang kommen. Und nun das Wetter für morgen. Am Vormittag ist das Wetter sonnig. Die Temperatur liegt bei 24 Grad. Am Nachmittag ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt, mit leichtem Regen im Norden. Die Temperatur am Spätnachmittag liegt bei 18 Grad. Liebe Kunden, besuchen Sie unsere Herrenabteilung im dritten Stock. Wir erwarten Sie mit unserer neuen Sommerkollektion. Hier finden Sie italienische Anzüge ab 299 Euro oder modische Hemden ab 29 Euro. Wir beraten Sie beim Einkauf gern.